Erst wiederholen wir ein bisschen, was wir gelernt haben, und dann lernen wir weiter. Ja? Und indem das Thema sehr breit ist, ja? Eigentlich nach der Mahayana-Tradition, wir haben schon erwähnt, die Training in Samadhi, einschließt alle Tugenden des Geistes. Sozusagen, das heißt, dass wenn der Geist zerstreut ist, unrein ist, dann alle möglichen Hindernisse kommen zum Ausdruck. Wenn der Geist konzentriert ist, wenn die Hindernisse erscheinen, dann indem die richtige Konzentration ist, die Konzentration, was nach der Definition von die gemeinsam ist zu alle Traditionen, ist Einspitzigkeit des Geistes. Aber Einspitzigkeit, wenn es sich um heilsame Geist, wir haben heilsame Geist, Kusala Chitta, und unheilsame Geist. Die zwei Sorten von Geist. Dann haben wir auch neutrale Geist, das nicht heilsam ist und auch nicht unheilsam ist, aber der aber dann sozusagen sammelt nicht heilsame oder unheilsame Karma. Und damit man sich befreit von Leiden, man muss unbedingt heilsame Karma sammeln, heilsame Taten sammeln. Und sammeln von heilsamen Taten bedeutet sammeln von was heißt die Rüstung von Verdienst und Rüstung von Weisheit. Wir sind Subjekten von Leiden, indem wir noch nicht diese zwei Sorten von Rüstung von Sambhara, besonders wenn Sie lernen tibetanischen Buddhismus, immer spricht man von Sambhara, Sambhara, Sambhara, dass viele Mantras auch haben mit Sambhara zu tun. Man braucht die Rüstung. Ohne Rüstung, der Meditierende ist wie ein Kämpfer. Er kämpft für die Reinheit des Geistes. Reinheit des Geistes ist das, was den Geist schützt. Und diese Schützung des Geistes geschieht nach der buddhistischen Lehre auf drei Fronten. Deswegen haben wir drei Kultivierungen. Wir haben erklärt, in engem Sinne, in Sanskrit oder Pali, Meditation heißt Kultivierung. Kultivierung von Ziegelung der Sinnen, Kultivieren von Einspitzigkeit des Geistes, von heilsamen Geist und von Weisheit. Wenn man diese drei Vorräte hat, kann man dann Leiden beseitigen, was eigentlich Ziel ist von Religion. Körperliche Leiden, niemand kann beseitigen. Wenn wir schon geboren sind, sind wir auch Subjekten von den Objekten, von dem Prozess von Altwerden, von Krankwerden, von Tod. Also auf der körperlichen Ebene kann man es nicht vermeiden. Man kann verlängern natürlich. Besonders in der chinesischen Mahayana, das sehr tief von Taoismus beeinflusst ist. was Medizin betrifft und so weiter, dann kultiviert man, muss man, damit man sich befreit, den Körper kultivieren, dann Atmen kultivieren. Deswegen die Meditation auf Atmen ist Eintritt in Meditation in die meisten buddhistischen Traditionen. Man fängt an, diese Tugenden des Geistes zu entwickeln, indem man sich an Atmen konzentriert. Atmen ist, hat die Position, so, genauso die Gefühle, Emotionen oder die sind so zwischen Körper und Geist. Empfindung, was eng verbunden mit unseren Gefühlen, mit Emotionen ist. Empfindung geschieht auch. Empfindung ist entweder heilsam oder unheilsam. Und der Geist nach der buddhistischen Lehre, was er unterscheidet, ist nach der Empfindungen. Meisterschaft von Empfindungen ist Meisterschaft von dem Geist. So wird erklärt in allen buddhistischen Lehren. Wenn wir wollen den Geist meistern, müssen wir die Empfindungen meistern. Wenn wir die Empfindungen meistern möchten, müssen wir die Wahrnehmung auch meistern müssen, weil ohne Wahrnehmung gibt es keine Empfindungen. Und wenn wir Wahrnehmung meistern möchten, dass unsere Gefühle und Geist sozusagen kontrolliert, dann müssen wir Aufmerksamkeit meistern. Aufmerksamkeit ist der Schlüssel für alle geistlichen Prozesse. Es gibt kein Akt, kein Tat von Cogitio, von Denken, ohne Aufmerksamkeit auf ein Objekt. Das haben wir auch erklärt. Aufmerksamkeit ist der Schlüssel zur Meisterung des Geistes. Und Aufmerksamkeit muss auf Achtsamkeit, auf Sati. Achtsamkeit heißt Erinnerung. Erinnerung an was? Erinnerung auf jetzigen Objekt von Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel rede und bin durch andere Objekte als Objekt von meiner Rede abgelenkt, dann kann ich nicht konzentriert reden und meine Rede wird nicht klar. Genauso ist es mit allen anderen unseren Taten, mit dem, was wir reden, wie wir den Körper bewegen, auch hängt von Aufmerksamkeit, von Achtsamkeit. Wenn wir mit Achtsamkeit reden, die basiert ist auf stabile Aufmerksamkeit, dann bewege ich meinen Körper anderes, spreche ich anderes und denke ich anderes. Das muss man durch diese Kultivierung von Körper, Atmen und Geist sehr klar merken können. wie wir sozusagen, wie wir leben, wie wir reagieren mit Aufmerksamkeit, mit einem, mit Sati, mit Achtsamkeit basiert auf stabile Aufmerksamkeit auf das ausgewählte Objekt, wie wir Körper bewegen, Sprache, durch Sprache unseren Zustand zum Ausdruck bringen, besonders Zustand von Gefühlen, die unsere Sprache auch zu großen Teil kontrollieren. Und dann denken. Und die drei immer sind in Zusammenhang. Man kann sie nicht trennen. Wenn wir richtig denken, können wir auch lernen, richtig Körper anzuwenden und richtig Sprache anzuwenden. Wenn wir nicht richtig denken, dann unsere Sprache genauso wie unsere Körpertätigkeit wird durcheinander. Und wenn es durcheinander ist, dann sind wir sozusagen kontrolliert von, völlig kontrolliert von unseren Zuneigungen und Abneigungen. Wir können nicht im Zustand von Gleichgewicht diese Körper, Sprache und Denken anwenden. Unmöglich. So, wir haben keine Harmonie und Ideal der Harmonie ist Ideal von Medizin auch in chinesische, indische, tibetanische Medizin, Ideal von Gesundheit, auch früher die Medizin von Hippokrates und so griechische Medizin ist basiert auf Ideal von Harmonie, von Gleichgewicht. So, der Buddha ist auch genannt der größte von allen Medizinmännern, indem er den Geist durch heilsame Denken, durch heilsame Wahrnehmung, durch stabile Aufmerksamkeit, die auf Weisheit basiert ist, lange, lange Zeit geübt. Wenn wir viel meditieren und lange Zeit Yoga, Buddhismus lernen, wir, was nehmen wir wahr? Dass unsere Reaktionen, unsere Behalten, ist völlig sozusagen auf, es geschieht völlig auf Grundlage von unseren Gewohnheiten. Diese Gewohnheiten haben in Yoga, in Buddhismus so, die haben Fachname, die heißen Vasanas. Vasana von dem Sanskrit-Wurzel was. Was heißt, das sind die Energien, die unseren Geist zum Ausdruck bringen. Unsere Sprache zum Ausdruck bringen. Unsere Körperbewegungen zum Ausdruck bringen. Das sind unsere Bewegungen. Das sind unsere sozusagen Gewohnheiten, Vasanas, die im Geiste dwellen. Das technische Wort dafür ist perfumieren. Unser Geist wird perfumiert durch diese Vasanas. Der Geist selbst, so buddhistische Philosophie, so auch Yoga, hat kein sozusagen keine Form. Die Form, die der Geist einnimmt, sind die Vasanas oder die Samskaras, die Willenformationen, die dann unsere Gewohnheiten beherrschen. Und wir kultivieren Meditation und besonders wir kultivieren Samadhi. Was Samadhi, habe ich glaube schon erklärt, eigentlich bedeutet die rechte Anwendung des Geistes an Objekt. Das heißt im Gleichgewicht. Adana heißt platzieren. Wir müssen gleichmäßig lernen, den Geist gleichmäßig auf seine Objekte anwenden. Dann der Geist bleibt in Ruhe. Und nur wenn der Geist in Ruhe bleibt, er kann unsere Lage, die Lage von dem Körper, die Lage von Atmen und die Lage von dem Geist richtig schätzen. So, Achtsamkeit bringt stabile Aufmerksamkeit. Stabile Aufmerksamkeit bringt stabile Wahrnehmung. Stabile Wahrnehmung bringt stabile Gefühle oder Empfindungen. Und stabile Empfindungen sorgen dafür, dass unser Geist in Gleichgewicht bleibt. Das ist auch Prinzip von Yoga. Das ist auch Prinzip von Buddhismus. Diese Tradition ist sehr ähnlich. So, deswegen, diese Kultivierung ist ein langer Prozess. Aber dieser lange Prozess auch geschieht in jedem Moment. Deswegen, besonders im chinesischen Buddhismus, wir haben Erklärung von diesem Training in Meditation, Training in Konzentration. Wir erklären auf zwei Ebenen, aus gradueller Prozess, Schritt nach Schritt und auch gleich auf sozusagen auf sofort verstehen den Geist sofort in seiner Natur. Die Lehre von Buddhismus sagt, dass der Geist, ich habe das erwähnt letztes Mal, dass der Geist von seiner Natur ist nicht unrein. Die Unreinheiten kommen nur in Bezug auf Objekte. Wenn die Sinnen und die Objekte in Berührung kommen, dann kommen erst die Unreinheiten des Geistes. Dann in frühen Buddhismus, diese Unreinheiten des Geistes, wir entdecken durch richtige Unterscheidung. Richtige Unterscheidung ist das Wesen von Weisheit. Es gibt keine Weisheit ohne richtige Unterscheidung. Weisheit ist nicht einfach, dass wir die Informationen sammeln. Weisheit heißt, dass also in Yoga, in Buddhismus, in indischen Disziplinen, die mit Yoga verbunden sind, kommt von richtigen Anwendung des Geistes an Objekt. Richtige Anwendung des Geistes an Objekt enthält schon Fähigkeit von Konzentration und Fähigkeit von Weisheit. streng gesagt, die zwei kann man nicht trennen. Der Geist kann nur wahrheitsgemäß unterscheiden, wenn er konzentriert ist, wenn er nicht konzentriert ist. Er kann nicht, er hat nicht diese Fähigkeit. Er hat nicht auch Zugang zu dieser Fähigkeit. Deswegen, was immer er entscheidet, wird immer kontrolliert nur durch seine Vasanas, durch seine Gewohnheiten, die immer verbunden sind mit Zuneigung und Abneigung, mit dem Geist, dass ich das sinkt, indem er keine Sensitivität hat, von keine sensitive Berührung mit dem Objekt. Ohne sensitiven Berührung mit dem Objekt wird nicht der Geist gereinigt sein. Es ist unmöglich. So, nach der buddhistischen Lehre, alles, was wir erfahren durch Berührung. Berührung durch die fünf Sinnen ist grob. Nur Berührung durch Geist ist fein. Die fünf Sinnen, nach der Abhidharma-Lehre, die fünf Sinnen berühren Objekt, wenn sie nicht durch Geist gelenkt sind, auf sehr groben Weise. Es wird verglichen mit fünf schwarzen Steinen auf der Fläche von Trommel. Wenn ein Stein springt, dann alle anderen Steine auch springen. Wenn wir abgelenkt sind von Geräuschen, gleichzeitig wir nehmen wahr, was die vier anderen Sinnen. Merken Sie das sehr klar. Wenn der Geist nicht sensitiv ist oder aufgeregt ist, dann die fünf Sinne arbeiten gleichzeitig und wir wenden uns an den Objekt, das mehr Geräusch macht, das klärer wird. Das ist Krankheit des Geistes. Deswegen, wir können nicht das, was wir machen, wir können nicht so auf sehr wirksame Weise machen, indem wir entweder abgelenkt sind oder nicht sensitiv genug, dass wir vermeiden, dass der Geist senkt. Der Geist hebt sich oder senkt, weil er nicht Konzentration und Weisheit hat. Dann ist er völlig von unseren Gewohnheiten, von unseren Abneigungen und Zuneigungen kontrolliert. Und wir leiden. Nach der buddhistischen Lehre, die Ursache von Leiden ist Begierde, unsere Begierde. Das ist gemeinsam zu allen Traditionen. Letztes Mal haben wir erklärt nach Abhidharma Kosha, wir können nicht tief in die Lehre von Konzentration eingehen, indem wir viele Wünsche haben und nicht zufrieden sind. Dann unsere Training in Konzentration ist immer fehlerhaft. Andere Situation ist, wenn wir Achtsamkeit üben, dann sind wir in jedem Moment davon bewusst, was von der Berührung des Geistes mit dem Objekt, von Aufmerksamkeit, und ob diese Berührung ist stabil oder nicht stabil. Wenn es nicht stabil ist, der Geist, dann wird grob. Wenn es stabil ist, der Geist kann sich verfeinern. Training in Meditation, Training in Samadhi, und diese Training nach der buddhistischen Lehre enthält alle Tugenden des Geistes, weil der Inhalt von Befreiung ist nach der buddhistischen Lehre Konzentration oder Dhyana oder Einspitzigkeit des Geistes auf ein Objekt, das nicht zu, man kann nicht begreifen. Nirvana ist ein Objekt, das man nicht begreifen kann mit den Sinnen. Trotzdem, es ist ein Objekt. Trotzdem, es ist ein Objekt. Weil ohne Objekt, streng gesagt, gibt es keinen Geist. Aber es ist nicht ein normales Objekt. Es ist ein Objekt, das man nicht anhaften kann. Das ist unmöglich, dass man streng gesagt Nirvana anhaftet, weil es ein Objekt ist, das nicht geschaffen ist. Was nicht geschaffen ist, kann man nicht anhaften. Und indem es nicht geschaffen ist, dann bleibt es immer. Und wie manifestiert es sich, dieses Objekt nach buddhistischer Lehre, egal ob Theravada oder tibetanischer, chinesischer Buddhismus, es manifestiert sich, dass der Geist hat, erstens, er hat keine Wünsche, weil er in Samadhi ist. Er nimmt nicht das Zeichen von dem Objekt, obwohl er ihn wahrnimmt. Er sozusagen nicht macht Griff von dem Zeichen von dem Objekt. Deswegen, er ist nicht gebunden an Unterscheiden. Wir sind gebunden an Unterscheiden. Der Geist ist gebunden an Unterscheiden. Wenn er nicht Zeichen von dem Objekt greift, dann kann er sich durch von Begierden befreien. Und das heißt, dass der Geist, Inhalt des Geistes und von Objekt, muss leer sein von was? Leer sein von Extremen, von Sein, Nichtsein, Anhaften, Abneigung, Zuneigung. Das ist der mittlere Weg. Der mi mittlere Weg kann nur existieren im Zustand von Leerheit. Leerheit von was? Von eigenen Eigenschaften, von dem Geist, das Objekt wahrnimmt, und von eigenen Eigenschaften von den Objekten. Alle Eigenschaften des Geistes und alle Eigenschaften von Objekten sind Resultat von Zusammensetzen von vielen, vielen Faktoren, die gleichzeitig wirken und unser Geist und unsere Wahrnehmung von dem Objekt dadurch bestimmen. So, in diesem Sinne Heute rede ich klein bisschen über die Stufen von dem Training des Geistes in Shamatha, in Beruhigung, damit man die Sachen sieht, wahrheitsgemäß. Und in der nördlichen Buddhismus, auf Grundlage von der Yogacara-Lehre, diese Schritte sind 9 Schritte. Sie können dann mehr davon erklären, der seine Heiligkeit Dalai Lama hat auch Vorträge über diese 9 Schritte gemacht, auf Grundlage von der Schrift von Kamalashila, Bhavanakrama, die Schritten in Meditation. Sie finden sie auch in Asangas phänomenale Work, das heißt die Yogacara Bhumishastra, die Stufen von der Praxis von Yoga in buddhistischer Tradition. So, damit man in Meditation eingehen kann, erster Schritt ist, wie wir erklärt haben, diese 5 Steine, die auf dem Trommel, die Trommel berühren, die müssen beruhigt werden. Dadurch wird der Objekt Geistesobjekt. Und nur wenn der Geistesobjekt nach vorne kommt, dann die sinnlichen 5 Objekte gehen in den Hintergrund. Deswegen in der buddhistischen Tradition heißen die gemeinsamen Objekte der Konzentration, auf denen wir Konzentration üben. Wir haben sie letztes Mal auf gemeinsame Objekte und spezielle Objekte. Erinnern Sie sich? Spezielle Objekte oder speziell Objekt ist nur in der Mahayana-Tradition. Und das ist die wahre Natur der Dinge. Das ist die Leerheit, die auch mit Klarheit des Geistes verbunden ist, mit Rigpa. Wenn der Geist Ruhe findet, keine Objekte greift, keine Wünsche hebt, er keine Objekte greift, indem er versteht, Gesetz von Vergänglichkeit. Alle Objekte, die man wahrnimmt, sind vergängliche Objekte. Diese vergänglichen Objekte kann man nicht wegräumen. Das ist nicht möglich, aber man kann sie auch nicht greifen. Das ist die Weisheit. Nicht sie wahrnehmen ohne Abneigung, ohne Zuneigung. Dann wir sehen die Gewohnheiten des Geistes, die wir nach der buddhistischen Lehre, auch nach Yoga-Lehre, für unzählige Existenzen gesammelt haben. Wir sehen sie als sozusagen störend. Die sind basiert auf Anhaften. Und diese Gewohnheit von Anhaften ist, was schafft Unruhe in unseren Geist. Diese Anhaften ist auch die Ursache von Absagen. Wenn wir nicht anhaften, wir nicht absagen. Aber es gibt Absagen, das positiv sein kann, und es gibt Absagen, das negativ ist. Es gibt auch Zuneigung, das positiv ist. Es gibt Zuneigung, das negativ ist. Das ist Unterschied zwischen nördlicher Tradition, chinesischer Tradition, tibetanischer Tradition und Theravada. Diese Zuneigung, Abneigung ist immer negativ. Aber in der nördlichen Buddhismus, so schon in Abhidharma Kosha, in Abhidharma Samuchaya, sie können positiv sein, sie können auch negativ sein. Diese Zuneigung wörtlich heißt in Sanskrit Raga. Raga ist von dem Wurzel Ranch, was heißt, dass unser Geist durch Objekt gefärbt wird. Ranch ist Farbe. Wenn der Geist durch Objekt gefärbt wird, er wird entweder ein Objekt anhaften oder er wird von dem Objekt los werden wollen, mit Gewalt, nicht durch Weisheit. Und so ist Teufelskreis des Geistes, dass der Meditierende allmählich entdeckt und bringt der Geist in Zustand von Gleichgewicht, von Harmonie. Und wir sind bei dem ersten Schritt zur Beruhigung des Geistes, zu bringen den Geist in Zustand von Samadhi. Und das heißt auf Sanskrit Sthapayati. Sthapayati heißt anwenden, platzieren. Der Geist muss angewendet werden an, nicht an ein Objekt der Sinnen, das uns zerstreuen, aber auf ein Objekt der Sinnen, das uns zur Konzentration bringt. Und das geschieht nur durch mentale Objekte, indem, wie wir erklärt haben, Berührung mit mentalen Objekten verfeint den Geist. Wenn der Geist sich zurückzieht, das heißt Pratyahara in Yoga. Pratyahara, das heißt bringen gegen. Wir bringen den Geist gegen den Strom. Es gibt ein wunderbarer Vers in Dhammapada, das sagt, so übersetzt ungefähr, dass der Meditierende, der sein Geist nach außen blinkt, er versteht nicht die wahre Bedeutung von Dharma, diese nur wenn man den Geist in gegen Strom lenkt, also zu sich selbst, dann kann man, wird man der Schüler von Buddha sogar, sagt der Vers von Dhammapada. Anya Nibbana Gamini, Anya Labo Upanisam. Etat Yatha Bhutam Yatva Savako Hoti Buddhasa. Es gibt einen anderen Weg zu Nirvana. Es gibt einen anderen Weg für personelle Nutzen. Wenn man das wahrheitsgemäß verstanden hat, wird man, sagt die Dhammapada-Vers, ein Schüler von Buddha. Einfach gesagt, man wird ein Schüler von Buddha, nur indem man sich an die Objekte wendet durch Berührung von Geist, nicht durch Berührung von äußeren Objekten, dass die dann dominieren. Das ist dann Affengeist. Affengeist ist vollkommen dominiert durch Zuneigung und Abneigung. In Indien fassen sie die Affen, dass sie im Käfig die Bananen lassen und der Affe dann greift Banane und er kann nicht loslassen. So, der Jäger fängt ihn, weil er wird nie loslassen. Sehr leicht Affen zu fassen. Sie lassen nie so, indem sie so sind, dumm sind, dann auch werden sie sich sehr, sehr leicht zergern. Die Affen, so wie kleine Kinder, die reagieren sehr spontan, gleich mit sich zergern oder mit anhaften. Die kleinen Kinder reagieren auch so, aber verglichen mit uns, die haben nicht diese, die sind noch nicht, die sind noch spontan, nicht durch diese Vasanas, die Gewohnheiten dominiert, aber immer noch spontan. Durch unsere Erziehung, durch unsere Gesellschaft und so, dann sind wir so programmiert, dass wir vollkommen uns mit unseren Gewohnheiten identifizieren. Aber der so, wir verlieren Spontaneität. Das Kind ist spontan und der Meditierende auch. Besonders in der Mahayana-Tradition, er lernt immer entspannt und spontan zu reagieren. Und dafür muss man die Gewohnheit entwickeln, dass er sich an Objekte orientiert durch Geist, nicht durch die fünf Sinne. Das heißt, Stapayati. Er platziert den Geist auf Bild, was hier dann ein Geistesbild von dem Objekt ist. Jetzt, wir können nicht Meditation erklären, es ist sehr schwer, Meditation zu erklären, ohne Verständnis von Anwendung des Geistes an Objekte. Es ist sehr schwer, gleich diesen Geist anwenden an die höchste Wahrheit, die Leerheit. Weil die ist nicht offensichtlich. Wir können nur Geist stabil anwenden an die Objekte, die sind offensichtlich. Leerheit ist nicht offensichtlich. Deswegen meistern alles. Wir haben schon Training in früheren Leben oder früher in Leben gemacht. Wir müssen uns, so das ist gemeinsame Training, erst den Geist an Objekten trainieren. Und in allen buddhistischen Traditionen, beste Objekt ist einatmen, ausatmen. Weil einatmen, ausatmen ist auch Empfindung des Geistes und ist auch Empfindung des Körpers. Wir empfangen, oder wir berühren einatmen und ausatmen durch Körper und durch Geist. Was nimmt Körper wahr? Härte, Vibration. Kohäsion. Nicht wahr? Und besonders, wenn wir mit Atmen arbeiten, Wärme und Kälte. Mit Einatmen gibt es Kälte, Ausatmen gibt es Wärme. Nicht wahr? Das ist alles Berührung des Körpers mit dem Objekt. Und was ist Berührung mit dem Geist? Berührung mit dem Geist, der Geist am Anfang nimmt alle diese Sachen wahr, aber er konzentriert sich in innen, indem er nicht diese Qualitäten unterscheidet, sondern er nur betrachtet Einatmen, Ausatmen. Einatmen, Ausatmen ist eigentlich, wenn wir tiefer hineingehen, gibt es grobe und gibt es auch feine. So, die Prozess von Entwicklung des Geistes durch Meditation ist Prozess von Erfahren immer feinere Objekte. Das wird auch in den Suttas, in Theravada auch sehr erklärt. Zum Beispiel Bahuvedanya Sutta. Die Entwicklung von Befreiung ist Entwicklung von immer feineren Objekten. Bis Objekt, das so fein ist, dass man ihn nicht mehr sozusagen unterscheiden kann. Nicht unterscheiden im Sinne, dass man Zuneigung hat und Abneigung hat. Weil unsere Unterscheidung ist basiert auf Empfindung. Das ist auch sehr wichtiges Prinzip in Yoga und auch im Buddhismus. Was gegenwärtige Psychologie so, ich habe den Eindruck, nicht richtig verstanden hat. Diese Ende. Wenn die Berührung mit dem Objekt ist sehr fein, dann die Sinnen bleiben im Hintergrund. Wenn die Sinnen im Hintergrund bleiben, dann der Geist hat keine Akusala, das heißt unheilsame Empfindungen. Hat nicht mehr. wenn der Objekt verfeinert wird, der Geist hat keine mehr, so die Schriften erklären, negativen Empfindungen. So der Geist wird stabilisiert. Wenn der Geist stabilisiert ist, er bleibt in dem Zustand von Upeksha. Upeksha heißt, wir können übersetzen als loslassen. Er lässt los diese Anhaftung an diese konzentrierte Geist, Anhaftung an Objekt und Anhaftung an Empfindung. Deswegen wird er stabil. Und das kann er nur machen, wenn er Freude erfährt. Freude ist ein sehr wichtiger Faktor im Prozess von Beruhigung des Geistes. Wenn der Geist, zweiter Schritt in Meditation über Objekt, was gemeinsame Meditation ist, in allen buddhistischen Traditionen, auch in Yoga, zweiter Schritt, nachdem man angewendet hat, den Geist an einen Objekt, das nicht zu Zuneigung und Abneigung führt, zu den früheren Gewohnheiten führt. Deswegen Atmen ist beste Objekt, Meditation an Atmen heißt auch Sati, Anwendung von Sati gegenüber Einatmen und Ausatmen. Sati gegenüber Einatmen und Ausatmen ist, dass man nicht wählt, der Geist soll so sein. Es soll so reagieren, aber man betrachtet einfach, wie er reagiert, ohne zu entscheiden, so muss er reagieren, so muss es sein. Deswegen kann man sich entspannen. Einatmen und ausatmen, indem es sehr neutrale Objekt ist, kann man sich völlig entspannen. Indem man davon bewusst ist, dass da gibt es nur Einatmen, Ausatmen. Ich weiß auch, welche Berührung mit Atmen, so in chinesischer Tradition wird genau erklärt, wenn die Berührung mit dem Atmen ist, ohne Geräusche, ist, ohne Anhalten in dem Prozess von Einatmen und Ausatmen, es wird fließend und es wird fein. Solche Atmen, wenn er keine Geräusche macht, wenn er fließend ist und wenn er fein ist, solche Atmen, dann führt auf natürliche Weise zu Zustand von Konzentration. Solche Atmen, man durch Konzentration und Weisheit wahrnimmt, wenn man Konzentration übt. Wenn er ihn so wahrnimmt, der Geist wird von dem Objekt erfreut. Wenn er bei dem Objekt bleibt, er wird von dem Objekt erfreut. Er hat Freude an dem, was er macht. Wenn der Geist hat Freude an dem, was er macht, hier Betrachtung von Atmen, er bleibt bei dem Objekt. Wenn wir keine Freude haben in Berührung mit dem Objekt, wir bleiben nicht bei dem Objekt. Und damit wir Freude haben an dem, was wir machen, der Geist, Aufmerksamkeit muss stabilisiert werden, indem der Geist Kontinuität hat in Anstrengung, in innen zu bleiben, nicht sich von äußeren Objekten ablenken lassen. Das ist zweite Stufe. Samsthapayati. Sam heißt, der Geist bleibt zusammen mit dem Objekt. Wenn der Geist zusammen mit dem Objekt bleibt, die Wahrnehmung wird klar, Empfindung wird klar und durch klare Wahrnehmung und klare Empfindung wird der Objekt auf natürliche Weise auch klar. Und nur klare Objekt dann bleibt im Geiste. Wenn der Objekt matschig ist und nicht klar ist, der bleibt nicht im Geist. Andere Objekte, der Geist wird sich zu anderen Objekten lenken. Und das wird vermieden, nur indem der diese geistige Berührung bleibt, feine Berührung mit dem Objekt bleibt. Der Geist wendet sich nicht an die fünf Sinnen, hört nicht, wenn er einatmen, ausatmen, über einatmen und ausatmen meditiert. Wenn er hört die Geräusche, aber er wendet sich nicht zu den Geräuschen. Er hat unangenehme Gefühle in dem Körper und er nimmt sie wahr, aber er beschäftigt sich nicht damit. Nur so kann der Geist diesen Zustand von stabiler Anwesenheit an dem Objekt kontinuierlich anwenden. Und das ist nur möglich durch die Kraft von Achtsamkeit. Die Kraft der Wille erlaubt es nicht. Egal, ob Sie jetzt mit einem Objekt, das Sie so wie atmen, dass Sie klar wahrnehmen können, lang, kurz und so weiter, aber mit dem höchsten Objekt, mit Leerheit. Selbe Regel, der Geist wird nur an geistigen Objekt bleiben können, indem er diese Kraft von Achtsamkeit besitzt. Wenn nicht, dann er wendet sich gleich zu anderen Objekten, die Geräusche im Geiste machen. Klappen im Geiste machen. Und dazu beitragen, dass der Geist unruhig wird. Wenn Sie aber mit Achtsamkeit arbeiten, dieses Plappern von Geistes, diese sich ablenken lassen des Geistes, diese Erscheinungen kommen, aber die bleiben nicht. Die bleiben nicht, indem der Geist Kraft der Achtsamkeit sammelt. Wenn er nicht diese Kraft der Achtsamkeit sammelt, die bleiben. Und dann kann man nie Freude in Meditation für längere Zeit erfahren können. Ist unmöglich. Man kann nur machen, was möglich ist. Was unmöglich ist, niemand kann machen. Deswegen im Buddhismus Verständnis von bedingten Entstehung ist verbunden mit der Weisheit, welche Weisheit klar zu unterscheiden, was in gegebenen Augenblick möglich ist und was unmöglich ist. Wir müssen sehr klar verstehen, was möglich ist, damit ich den Geist zur Ruhe bringen und was, wenn ich will, dass der Geist in Ruhe ist, ich muss auch sehr, sehr klar verstehen, was vermeidet, was macht den Geist unmöglich, in diesem Zustand von Ruhe bleiben. Das ist Weisheit, wissen, was in gegebenen Augenblick möglich ist und was unmöglich ist. Was möglich ist, damit man im Zustand von Ruhe bleibt, was unmöglich ist, wenn man in diesem Zustand von Ruhe bleiben möchte. So, Sati, Kraft von Sati ist Öffnung für Kraft von Wissensklarheit. Diese Kraft von Wissensklarheit dann erläutert den Geist. Aber diese Kraft von Wissensklarheit wird nicht klar zum Ausdruck gebracht werden, ohne Kraft von Achtsamkeit. So, wenn diese Kraft von Achtsamkeit zur Reife gebracht ist, erscheint auf natürliche Weise die Kraft von Wissensklarheit, die den Geist reinigt. Wissensklarheit im Buddhismus ist Synonym für Weisheit. Wir haben schon erwähnt, Weisheit heißt nicht, dass wir irgendetwas wissen. Das ist auch teilweise ein Teil von Weisheit, aber dass wir es mit Wissensklarheit erleben. Wenn der Geist Wissensklarheit hat, er kann sich dann von dieser Bürde, dieser Last von Unreinheiten befreien. Wenn er nicht Wissensklarheit hat, er hat keine Möglichkeit, sich von diesem Schlamm des Geistes, das nach der buddhistischen Lehre von Natur wie ein Lotus ist, aber ein Lotus, das in diesen Schlamm von Unreinheiten gesunken ist. Wenn man ihn von diesen Unreinheiten befreien möchte, man muss diese Kraft von Wissensklarheit sammeln auf Grundlage von der Kraft von Achtsamkeit. Wenn die Kraft von Achtsamkeit vorhanden ist, wir erleben Freude, aber wir haften nicht an diese Freude. Wir erleben Zuneigung, Abneigung, aber wir anhaften nicht an diese Zustände von Zuneigung und Abneigung. Wir erfahren Zustände von Senken des Geistes und Aufgeregtheit des Geistes. Aber wir erfahren sie mit Wissensklarheit. Deswegen diese Zustände gehen nicht tief. Der Geist reinigt sich durch Wissensklarheit, indem er nicht zulässt, dass die Zustände von Senken und Zustände von Zerstreutsein dauern. Wenn sie dauern, der Geist wird grob. Wenn sie nicht dauern, der Geist wird fein. Das ist graduelle Erfahrung. Aber diese graduelle Erfahrung, indem wir Buddhismus verstehen, indem wir verstehen, mittlerer Weg ist Verständnis von bedingten Entstehung. Und tiefe Verständnis von bedingten Entstehung ist Verständnis, dass diese Ursache und Wirkung existieren gleichzeitig in jedem Moment. Ursache und Wirkung, wir können nicht trennen. Indem wir nicht Ursache und Wirkung trennen können, diese positiven und negativen Tendenzen des Geistes, diese Abneigungen und Zuneigungen, die zwar erscheinen, aber die werden erfahren mit Achtsamkeit und Wissensklarheit. Deswegen, wir identifizieren uns damit nicht. Dadurch dann entwickeln wir diese Gewohnheit des Geistes, in Ruhe zu bleiben. Diese zwei Tendenzen des Geistes zu Aufgeregtheit und zu sinken sind auch verbunden mit den fünf Hindernissen, die wir letztes Mal erklärt haben. Entweder ist der Geist unsensitiv, er hat keine Fähigkeit von Empathie, oder er ist aufgeregt, indem er anhaftet hat, oder er sich ärgert, oder einfach aufgeregt ist und unzufrieden ist mit dem, was getan war und getan nicht sein sollte, oder was zu tun ist und man tut nicht und so weiter. Oder man tut das, was nicht getan werden soll. Alle diese Probleme sind sozusagen Ausdrücke von unserer Aufgeregtheit des Geistes. Und deswegen, der Geist hat, in dem er aufgeregt ist, er hat Zweifel. Er zweifelt an die Lehre, er zweifelt an den Lehrer, der die Lehre beibringt. Und er zweifelt an sich selbst, bin ich fähig, solche Training zu machen? In unserer Gesellschaft, das immer so zerstreut ist von allen möglichen Impulsen von Sinnen, habe ich diese Fähigkeit? Und das ist alles, indem ich habe diese Zweifel, nur indem ich noch keine Gewohnheit von Wissensklarheit entwickelt habe. So, wenn der Geist hat Achtsamkeit, was erfährt er? Erfährt er sehr klar die grobe Tendenzen von Senken und Aufgeregtheit, die grobe Tendenzen von Anhaften, Zuneigung und Abneigung, von Ärger und Gier. Und er vermeidet alle diese grobe Zustände, indem er Kraft von Achtsamkeit sammelt. Dann diese in Achtsamkeit, diese Tendenzen zwar kommen noch, aber man widmet nicht sich diesen Tendenzen, man sie betrachtet nur, die sind da. So ich denke und nur denke. Ich rede und nur rede. Ich höre und nur höre. So wird es in den Schriften erklärt. Es gibt keine wahre Ich, das hört keine wahre Ich, das denkt keine wahre Ich, das spricht und so weiter. Aber es sind einfach Prozesse von Ursache und Wirkung, die geschehen in jedem Augenblick. In jedem Augenblick Ursache und Wirkung können sie nicht, können nicht streng getrennt werden, weil nicht innen oder auch in außen im Zustand von Berührung mit dem Objekt eigene Natur hat, die sich nicht ändert. Wir sind immer im Prozess von Änderung. Das ist ein Teil von Wissensklarheit im buddhistischen Sinne. Wenn wir dieses Verständnis haben, dann sehen wir sehr klar. Wenn ich diese negative Tendenzen des Geistes verfolge, ich leide. Wenn ich sie nicht verfolge, Leiden wird gemildert. Und ich beschäftige sich nicht damit. Oder ich beschäftige mich damit, so ich verstehe diese Ichlosigkeit von diesen Zuständen. Alles, was zustande kommt, kommt zustande durch die viele, viele Ursachen und viele, viele Bedingungen, die zusammenkommen in jedem Augenblick und die sich lösen auch in jedem Augenblick. So sogar schon Abhidharma Kosha erklärt, dass die Zustände des Geistes, die entstehen, wegen Bedingungen und Ursachen und vergehen auf natürliche Weise. So ist die tiefe Verständnis von bedingten Entstehung. Diese bedingte Entstehung ist da, aber es gehört keinen. Das ist Wissensklarheit. Wenn ich das weiß, dann ich auch, was gehört zu Wissensklarheit, ich auch lenke meine Aufmerksamkeit zu den Objekten, die den Geist zur Ruhe bringen können. Vermeide die Objekte, die den Geist nicht zur Ruhe bringen. Und Ich benutze die richtigen Heilmittel, damit ich den Geist im Zustand von Ruhe immer anhalten kann. So brauche ich mich widmen den Objekten, die für mich den Geist zur Klarheit bringen, zur Wissensklarheit bringen und auch zu den Mitteln. Zum Beispiel, ich weiß, dass wenn ich Mantra übe oder Harani übe, das ist günstig für mich, damit ich den Geist in Zustand von Ruhe mit gewissen Empfindung, das für mich nützlich ist und nicht unnützlich ist, leite. Aber wenn ich das mache, zum Beispiel ich benutze meine Mantra und gleichzeitig ich widme mich anderen Objekten und mache das nur mechanisch, Omani Padme, Omani Padme, Omani Padme, und denke ich an anderen Sachen, die nur für mich wichtig sind, aber für niemanden anderen, und die nur für eigenen Nutzen sind, nicht für Nutzen von anderen, dann natürlich kann ich nicht im Zustand von Ruhe lange Zeit bleiben. Ich werde nicht Wissensklarheit besitzen. So, das sind dann diese richtige Anwendung von den richtigen Mitteln. Richtige Mittel. Ich kann Aufmerksamkeit lenken auf individuelle Objekte, die ich einfach betrachte, die Objekte, und lasse ich mich nicht von anderen Objekten ablenken, so wie hier ist Papier, hier ist Computer und so weiter. Oder auf Ideal von Objekten, das ist Leerheit. Diese Objekte kann man nicht anhaften, aber kann man auch nicht wegschaffen. Das ist ein Weisheitsaspekt von Wissensklarheit. Nicht anhaften, nicht gewaltig loslassen wollen. Man kann nicht loslassen durch bloß durch Wille. Man kann nur loslassen durch Weisheit. Und Weisheit kommt im Buddhismus durch Nicht-Anhaften. Weil wir leiden dadurch, dass wir anhaften. Wenn wir anhaften, wir sind von unseren Abneigungen und Zuneigungen völlig dominiert, der Geist, und dann wir können nicht lange Zeit in Ruhe bleiben. Es ist nicht möglich. Und wir sehen, dass es nicht möglich ist durch diese Entwicklung von Fähigkeit von Wissensklarheit. Wenn diese Fähigkeit von Wissensklarheit zum Ausdruck kommt, durch Praxis von Achtsamkeit, dann die grobe Zustände von Senken des Geistes und Aufregtheit des Geistes sind weg. Bleiben nur die feinere Zustände. Diese feinere Zustände werden da, sogar wenn wir im Zustand von Versenkung sind, Versenkung an weltliche Objekte, so wie Einatmen und so weiter, aber auch Versenkung in überweltliche Objekte, so wie Nirvana. Diese Versenkung wird nicht lange Zeit dauern können. Es ist unmöglich. Wenn diese Tendenzen von Senken und Aufgeregtheit des Geistes zustande kommen. Und indem wir diese feineren Tendenzen sehen können, haben wir nicht mehr negative, tiefe negative Empfindung. Die Empfindung wird immer positiv, wird immer fein. Deswegen, wir bleiben nicht lange in Zustand von Unreinheit des Geistes. Das ist Wissensklarheit. Die Praxis von Versenkung mit einem Objekt, nach der Mahayana-Lehre, entwickelt sich durch 9 Stufen. Diese 6. Stufe ist die wichtigste Stufe, die heißt Shamayati, heißt, der Geist kommt zur Ruhe, indem er nicht mehr von groben Tendenzen, von Senken und Aufgeregtheit konfrontiert wird. So, er bleibt in Ruhe und diese Tendenzen werden noch da, aber nicht den Geist sozusagen in sein Gewalt werden sie nicht fähig wegnehmen. So, wir bleiben in Ruhe und betrachten diese Tendenzen als etwas, was eigentlich dem Geist nicht gehört. So wird der Geist beruhigt durch Fähigkeit von Wissensklarheit, die auf Konzentration basiert ist. So. Wenn wir diese subtile, feinere Nuancen von Aufgeregtheit und Senken des Geistes sehr klar sehen, kennen, erfahren können, dann der Geist bleibt keine Anstrengung, um mit dem Objekt zu bleiben, und er auch, die Anstrengung wird nicht gewaltig und die Anstrengung wird auch wird fließend. Es geht nicht zickzack, sondern fließend. Nicht zu viel Anstrengung, nicht zu wenig Anstrengung. Dadurch bleibt der Geist in Zustand von Gleichgewicht. Das haben wir erklärt letzte Mal. Jede positive Eigenschaft, wenn es übertrieben wird, bringt Ungleichgewicht. Nur wenn sie im Zustand von Gleichgewicht bleiben, durch den Dienst von Achtsamkeit und Wissensklarheit, dann der Geist bleibt in Zustand von Ruhe. Und er bleibt in Zustand von Ruhe, indem, wie wir erklärt haben, jetzt hat er Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu befestigen. Wenn die Aufmerksamkeit befestigt ist, dann hat man auch Wohlgefühl. im Geiste, wenn der Wohlgefühl im Geiste sehr klar ist, dann man identifiziert sich nicht mehr so schnell mit den unangenehmen Empfindungen im Körper, die bestimmt kommen werden. Es ist unmöglich, diese Kunst von Konzentration und Weisheit zu entwickeln, ohne auch diese, ohne gleichzeitig zu lernen, wie man mit den unangenehmen Empfindungen arbeitet, indem man sie nicht lässt, dass sie diese Ruhe des Geistes stören. Das ist, dann wird man Yoga-Künstler. Das heißt nicht, dass man, wie der Buddha erklärt in seiner ersten Rede, dass man extreme Asketismus übt. Durch extreme Asketismus schafft man es nicht, die Ruhe des Geistes, das ungestört ist, aber auch nicht durch Genießen von den fünf Sinnen. Beide können nicht zu einer dauerhaften Ruhe des Geistes uns bringen können. Nur der mittlere Weg, nicht zu asketisch und auch nicht euphorisch, nicht genießen die Sinnen, auch nicht gewaltig die Sinnen zügeln wollen. Das ist Zustand von mittlerer Weg. Und tiefere Verständnis von diesem mittleren Weg ist dann auch philosophische Verständnis, dass dieser mittlere Weg ist nicht nur zwischen Asketismus und Genießen. Es ist auch zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Gut und Schlecht. Zwischen ich will und ich will nicht, damit ich diese Zustände in Balance bringe, brauche ich Wissensklarheit. Und Wissensklarheit ist genau das, was den Geist reinigt, nicht zulässt, dass der Geist in Zustand von Unruhe hineinkommt. Und wenn er hineingeht, man schützt ihn. In der buddhistischen Tradition, dieser Schutz des Geistes ist die Funktion von Achtsamkeit. Und genau die Dhammapada auch sagt, wenn der Geist geschützt ist, er kann Freude in sich selbst haben. Wenn er nicht geschützt ist, er wird nicht Freude in sich selbst haben. Aber Unreinheit des Geistes, der buddhistische Lehre, auch der Lehre von Yoga nach, sind sozusagen nicht die wahre Natur des Geistes. Die wahre Natur des Geistes kann man nur entwickeln durch dauerhafte Übung von Wissensklarheit. Und wie ich gesagt habe, die kann nicht funktionieren ohne Achtsamkeit. So, wir kommen zu höheren Stufen von Meditation. In höheren Stufen von Meditation, die Anstrengung des Geistes bleibt gleichmäßig. Der Geist braucht keine zusätzliche Anstrengung, um den Geist nicht von dem Zustand von Aufregung und Senken schützen zu können. Nicht zu viel Anstrengung, auch nicht zu wenig Anstrengung. Wenn zu wenig Anstrengung kommt, subtile Tendenz des Geistes zu senken. Wenn zu viel Anstrengung, das lenkt zu subtile Tendenz des Geistes, sich zu zerstreuen, aufregen. So durch diese richtige Anstrengung, erst muss Achtsamkeit, Wissensklarheit da ist, dann können wir richtige Anstrengung üben. Wenn wir richtige Anstrengung üben, dann der Geist kann erfahren die Zustände von Einspitzigkeit des Geistes. Im Zustand von Einspitzigkeit des Geistes, positives Geistes, gibt es keine Möglichkeit für negative Empfindungen, negative Wahrnehmungen. Die geben es nicht. Und wenn dieser Zustand dann dauert, von Einspitzigkeit des Geistes, das geschützt ist von allen unreinen Gefühlen, Empfindungen, Wahrnehmungen, dann er wird geläutert, er wird im Zustand von, er wird dann Gewohnheit haben, im Zustand von Einspitzigkeit zu bleiben, und das ist Samadhi. Dann, wenn man Samadhi hat, dann kann man lernen, die traditionelle Schulung in Konzentration zu üben, die 8 Versenkungen, erste, zweite, dritte und vierte Versenkung in den feineren Objekten, feineren Sphären von Betrachtung, und dann die 4 Versenkungen in formlose Objekte, unbegrenzte Raum, unbegrenzte Geist, das Raum, unbegrenzte Raum als Objekt wahrnimmt. Dann von nicht, wenn man sich dann in diese Konzentration an unbegrenzte Geist, an unbegrenzte Raum konzentriert, dann dieser unbegrenzte Raum existiert nicht in dieser Konzentration. Man dann nimmt diese subtile Wahrnehmung als Objekt, und das ist dann Sphäre von Nicht. Und wenn man betrachtet diese Sphäre, den Geist, das diese Sphäre wahrnimmt, dann man erfährt dieses höchste, feineste Objekt in samsarischer Existenz, und das ist definiert als keine Wahrnehmung und keine Nichtwahrnehmung. Die Wahrnehmung wird so fein, dass es normalerweise in unserem Zustand nicht mehr die fünf Aggregate unterscheiden kann. Und wenn man nicht die fünf Aggregate klar unterscheiden kann als Objekte von Anhaftung, dann wird man sich wohl nicht von samsarischen Leiden befreien können. Das ist unmöglich. Ja, indem wir die Zeit läuft, aber es gibt so viel noch zu lernen, zusätzlich so viele Aspekten, die man noch erklären muss, damit man klar dieses Training des Geistes verstehen kann. Aber wir werden uns dann in den nächsten Vorträgen damit beschäftigen. Für heute, wir haben mehr als 1,5 Stunden gesprochen und wir wollen, damit wir Klarheit schaffen, wir wollen auch Fragen stellen, wenn ich was gelernt habe im Buddhismus. Ich habe gelernt, indem ich mich immer Fragen gestellt habe und über diese Fragen dann meditiert und in Meditation diese Fragen dann zu Geiste gebracht haben. Und dann hatte ich das Glück, dass ich auch einige gute Lehrer getroffen habe, die ich auch fragen konnte. So, man muss sehr klar diese ganze Entwicklung im Geiste haben, sich klare Bild von diesem Training im Geiste machen. Dazu natürlich braucht man, wie ich letztes Mal erklärt habe, einen guten Ort. Das versuchen wir hier zu schaffen. Man braucht nicht zu viel schlafen, auch nicht zu wenig schlafen, nicht zu viel essen, auch nicht zu wenig essen. Man braucht die Sinne im gewissen Sinne auf Zügel zu halten. Und dann alles ist möglich. Aber was sehr nützlich ist, denn die Mahayana-Meditation fängt an mit der Verständnis von der wahren Eigenschaften von der Realität. Die wahre Eigenschaft von der Realität ist, dass es keine Realität kann eine Substanz besitzen. Nicht innere Realität, nicht äußere Realität. Keine Realität kann, indem keine Realität keine Substanz haben kann, dann die wahre Realität ist vollkommen substanzlos. Und man kann schon am Anfang diese wahre Natur der Dinge lernen und darüber meditieren und es auch natürlich besonders in unserer Zeit, weil wir alle bombardiert sind, jeden Tag durch die äußeren Objekte, durch Handy, durch Internet, durch Fernseher, durch alle möglichen Einflüsse. Wir sind immer abgelenkt. Aber Ablenkung ist gehört zu dem Geist, das nicht beruhigt ist. Der Geist, das beruhigt ist, lässt sich nicht ablenken. Und das ist die Kunst von Shamatha. Der Geist, das nicht abgelenkt werden kann, ist der Geist, das beruhigt ist. Und der Geist, das beruhigt ist, bleibt in Ruhe durch Wissensklarheit. Diese Beruhigung durch Sammlung kann man erreichen, das ist nicht so schwer, wenn Sie guten Ort haben und guten Lehrer haben, kann man schaffen, wenn man gewisse Sensitivität hat, ziemlich schnell. Aber dieser Zustand von Ruhe dann aufrecht zu halten, auch in postmeditativen Zuständen, das ist wahre Kunst von Meditation. Und dafür muss immer durch richtige Mittel, die andere sind in alle möglichen buddhistischen Traditionen, man muss dann diesen Zustand dauerhaften Achtsamkeit und Wissensklarheit aufrecht bleiben. Wenn diese Zustände da sind, Konzentration und Weisheit schmelzen zusammen. Und diese Schmelzung von Konzentration und Weisheit heißt transzendentale Weisheit. Dann in die Besonderheit von Mahayana-Tradition ist, dass nach der Mahayana-Tradition diese transzendentale Weisheit ist eigentlich, enthält in sich alles, was heilsam ist und ist ungetrennbar von diesem Training des Geistes. Shamat, diese Chitta Bhavana. Chitta heißt Geist, Bhavana heißt Kultivierung. Kultivierung des Geistes ist unbedingt Zusammenschmelzen von Ziegelung von Sinnen, Einspitzigkeit des Geistes und wahrheitsgemäß unterscheiden, was die wahre Inhalt von unserer Erfahrung ist. Das ist Abhidharma. Abhidharma studiert dann wahre Inhalt von unserer Erfahrung. In den früheren Traditionen von Buddhismus war es verbunden mit richtiger Analyse, Vipassana, von Objekten der Wahrnehmung und Subjekten der Wahrnehmung. In die, was wir genannt haben als spezifische Mahayana-Meditation, ist dann die Meditation gleich von Anfang an als höchste Realität. Das ist dann Samadhi von höchster Realität, ist Samadhi von transzendentaler Weisheit oder große Weisheit. Es ist nicht transzendental in dem Sinne, dass es hinaus aus der Welt fällt, aber in der Welt erfährt es die wahre Eigenschaft von allen Objekten, was dann die Leerheit ist. Und diese Eigenschaft ist immer dann. Nur wir sind nicht davon durch Wissensklarheit bewusst. Es kann nicht andere sein, weil alles, was wir erfahren, ist Prozess von Änderung. Prozess von Änderung ist Prozess von Ursachen und Wirkungen. Ursachen und Wirkungen, die entstehen in jedem Augenblick, immer zusammen, nicht getrennt. So, dann diese Wissensklarheit, dann hat automatisch im Sinne von großer Weisheit, heißt gleichzeitig dann, ohne sie zu trennen, Zustand von Konzentration und Zustand von Wissensklarheit. Das ist Betrachtung von einer Realität, nicht dualistische Realität. Durch gemeinsame Eigenschaften von allen Objekten. Aber damit wir diese Konzentration auf große, durch große Weisheit üben können, wir brauchen den Geist auf Objekten zu stabilisieren. Deswegen haben wir erklärt diese 9 Stufen. Wir werden sie nächstes Mal wieder sehr kurz zusammenschaffen mit den Kräften, die man braucht, mit den verschiedenen Nuancen von diesen Kräften erklären. Dann ich erkläre in der Abhidharma, besonders wie man in Tibet und China lernt, auf Grundlage von Abhidharma Kosha, gibt es 2 Objekte, die man jeder lernt, damit man tief in Zustand von Ruhe kommen kann. Erster Objekt ist dann Meditation an Atmen und zweiter Objekt ist an Meditation an die unschönen Objekten, kann man sagen. Indem wir anhaften, wir anhaften immer an schöne Objekte. Dann kontemplieren wir nicht schöne Objekte, so wie einzelne Teilen von unserem Körper. Der Körper sieht wunderbar aus, wenn man sie, wenn man ihn als Ganze nehmen. Aber wenn wir ein Haar nach dem anderen, ein Zahn nach dem anderen, ein Knochen nach dem anderen, mit Wissensklarheit und Konzentration klar sehen, dann gibt es nichts anzuhaften. Nur wenn wir das Gesamte sehen, sind wir angezogen zu dem Körper. Und damit man tief in Konzentration angeht, muss man auch wissen, das heißt nicht, dass man irgendwelche unbedingt sehr tiefe Formen von Asketismus üben muss, aber man muss sehr klar verstehen, dass diese Anhaften an Körper ist ein Hindernis für Konzentration. Und zweites Hindernis von Konzentration ist, diese Anhaften an Körper ist bedingt durch was? Durch Unmöglichkeit, unseren Geist bei einem Objekt zu halten, bei ausgewählten Objekt zu anhalten. So, diese 2 dann heißen Amrita in Abhidharma Kosha. Das sind die Lehren von Unsterblichkeit. Man kann Unsterblichkeit erreichen, nur wenn man nicht an Körper anhaftet und wenn man der Geist konzentriert auf die Fähigkeit haben, einen Objekt konzentriert lassen. Erst lernt man das mit konkreten Objekten und dann ohne an irgendwelches spezifische Objekt anzuhaften. So bringt man nach diesen 9 Stufen den Geist in Zustand von Entspannung und Gleichgewicht. Und mit solchem Geist dann kann man sogar in unseren unruhigen Welt, die immer, obwohl wir jetzt ein Zeitalter von Prosperität mindestens hier in Europa erfahren, wir erfahren gleichzeitig Zeit von unruhigen Geist, dass unsere Gesellschaft immer in Zustand von Unruhe hält, damit und dadurch reagieren wir nicht wahrheitsgemäß, aber wir reagieren vollkommen nach unseren Ängsten und Begierden. Und das ist, was Schaffen für uns schafft. Leiden, was immer mit Unruhe verbunden ist, für uns selbst und auch für unsere Gesellschaft. So, jetzt haben wir fast 2 Stunden gesprochen. Wir werden weiter und weiter sprechen, lernen und hören. Zu sprechen auch gehört Kunst von Hören. Zu hören gehört auch Kunst von Sprechen. Dann ihr seid auch meine Lehrer, damit ich lerne, gut zu reden, ohne Vorbereitung und ohne viel zu denken, indem es Gewohnheit wird. Und sie lernen auch konsequent zu hören, mit Konzentration, ohne abgelenkt zu sein. Und so, wir finden mehr und mehr Ruhe in uns und können immer mehr heilsame Taten üben für uns und für Besserung von unserer Gesellschaft. So für heute genug. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt oder fangen wir vielleicht nächstes Mal mit Fragen. Wenn es jetzt etwas Dringendes gibt zu fragen, bitte fragen Sie mich. Wenn nicht, dann wir fangen mit den Fragen nächstes Mal. Und ich werde nächstes Mal auch erklären können noch die anderen Aspekte von Training des Geistes, damit er in Ruhe gebracht wird. Und dann wir reden über die Mittel, die mit Objekten verbunden sind, so wie Liebe, wie Karuna, wie Mitgefühl, wie Freude und wie Loslassen, mit so wie Farben und so wie unreine Objekte und so wie Atmen, und dann mit dem wahren Objekt, das alle anderen Objekte definiert, und das ist Objekt im Sinne von höchster Realität, Objekt von großer Weisheit, Objekt von Weisheit, die immer den Geist in Zustand von Ruhe lässt und in Zustand von Liebe und Mitgefühl. Und dazu dann braucht man Verständnis von der wahren Natur von allen Dingen. Und die kann man nur erreichen durch Verständnis von unserem Geist. Und Verständnis von unserem Geist ist verbunden in der buddhistischen Lehre mit Verständnis von der wahren Natur des Geistes, von der sozusagen natürlichen Reinheit des Geistes, das nicht an die Objekte anhaftet und auch die Objekte wegschaffen will. Das ist die große Weisheit, die dann über Existenz und Nicht-Existenz ist und die nach der Mahayana-Lehre Voraussetzung ist für alle Zustände von Befreiung. Na gut, heute 2 Stunden gesprochen. Lieber lassen wir die Fragen für das nächste Mal. Was denkt ihr? Okay? Ja, Und vielen Dank. wir machen Schluss und heute ist der 15. oder so. Ja, Ja. nächste Woche habe ich ein Retreat vom 20. bis 28. in Tschechien hier. Leider auf Tschechisch alles. Aber dann habe ich dann können wir vielleicht, wenn wir Zeit finden, dieses Sonntag danach, vielleicht Zeit finden, mal sehen. Sonst habe ich wieder ein Retreat mit Meditation über Liebe und Mitgefühl in Buddhaweg von 5. bis 9., wenn ich mich nicht irre. Dann bin ich wieder in Tschechien und muss ich diesen Therapieprozess nach Prag für diese muss ich für Strahlung gehen. Während Strahlung, wenn ich Zeit habe, wir können fortsetzen. Wenn nicht, dann nach der Bestrahlung, wir können fortsetzen. Wieder jeden Sonntag, wenn es geht. Und ich versuche, euch allmählich beizubringen, wie man Shamatha und Vipassana zur gemeinsamen Meditation in allen buddhistischen Traditionen und besondere Meditation in der Mahayana-Tradition. Und dann der Dolpo Tulku will auch erklären, wie man diese Mahayana-Meditation im Sinne von Tantrayana, im Sinne von Vajrayana auch absorbieren kann, weil die sind auch alle basiert auf dieselbe Weisheit, die Weisheit von große Weisheit. Große Weisheit, die Weisheit ohne Unterscheiden. Das heißt nicht, dass man nicht unterscheidet. Wenn man nicht unterscheidet, ist man tot, aber nicht haftet an die Unterscheidung. Deswegen man nicht zugreift und man auch nicht sich ärgert mit irgendwelchem Objekt. Deswegen ist man sozusagen über Anhaftung an Existenz oder Nicht-Existenz. Man ist verbunden mit dem Geist, das sich nicht definieren kann. Nicht definieren als dies oder jenes. Und das ist der wahre Geist. Wir werden darüber noch weiterreden können und bestimmt Dolpo Tulku wird auch dann sich bemühen, das auch in Einklang mit seiner Tradition bringen können. Und ich werde euch bisschen im Sinne von chinesischer Tradition auch diese Mahayana-Meditation beibringen können. Aber erst, besonders in unserer Zeit, sehr wichtig, erst die Grundmeditationen, die sozusagen die Stabilität in unserer Wahrnehmung schaffen können. Mit dieser Stabilität dann, wir können wirksam die höchste Realität kontemplieren. Und das ist große Weisheit. Das ist dann Samadhi, das erklärt wird in den Mahayana Sutras, in Lotus Sutra, in Lankavatara Sutra, das Bodhidharma nach China gebracht hat, in Lotus Sutra und in anderen Meditationen. Diese Meditation heißt auch Meditation von einer Samskara. Eine Samskara, immer selbe Samskara in Leerheit. Samadhi von einer Samskara ist Samadhi mit großer Weisheit. Alles Gute und nächste Woche bestimmt geht es nicht, weil ich in Retreat bin, aber dann wir bleiben in Verbindung und entscheiden wir. Ich werde wahrscheinlich bestimmt oder wahrscheinlich in Frankfurt den Dolpo Rinpoche, mein Freund, treffen können. Wenn nicht, dann ab 19. bis 21. Er kommt hierher. Und ich werde auch anwesend. Und wir besprechen zusammen, wie wir optimal zusammenarbeiten und weiterentwickeln, diese wunderschöne Ort, das wir jetzt hier haben, für Nutzen von vielen. Dann alles Gute, noch schönen Samstag und schöne Woche, bis wir uns nächstes Mal wiedersehen. Ja. Und ich freue mich an das Wiedersehen und allmählich werden wir alle gute Freunde. Vielen So, Dank, vielen schönen Dank. Abend noch und bis bald. Ciao. Ja. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Bitte sehr. Freude für mich.